trascorso nella genita valle. Il vento tra i rami è come un messo si mare. Il bosco è unico, smisurato animale. Con rispetto e silenzio lo dobbiamo ascoltare. Erranno silenzi, notti senza respiri. Se tramandiamo al mondo i racconti perduti. Il canto del vento tra cime elevate ricorda origini lontane, scolpite memorie sui barbi. Sai, Garibaldi, il canto del vento tra cime elevate ricorda origini lontane, scolpite memorie, Zimbabwe. Sai, Garibaldi. An oaken citadel, unscathed by the touch of man. Intrusion deep within the womb of an ancient land. Could this be a sacred place sheltered from the war? Treasures for the powerful lie beyond the ivy door. A virreia portuguesa, recordas levou de ti. E eu quis uma burgalesa e ela não me quis a mim. E eu quis uma burgalesa e ela não me quis a mim. Ela não me quis a mim e com outro se casou. Agora anda perguntando-lhe as vidas que traigo eu. Agora anda perguntando-lhe as vidas que traigo eu. Ela não me quis a mim e com outro se casou. Agora anda perguntando-lhe as vidas que traigo eu. Agora anda perguntando-lhe as vidas que traigo eu. As vidas que traigo eu, não te las puedo dizer. E eu quis uma burgalesa e ela não me quis a mim. E eu quis uma burgalesa e ela não me quis a mim. Lived into the night, dressed in ominous moonlight. nog zoenen, knielen, niet voor Franken of de Gent. Nog altijd behaald men van zijn verworven baan. Veeuwen door zijn helden moet de koning wel pas aan. De Franken en het christendom aan deze man gestuurd. Zijn laatste adem is hij in een heidens Friesland uit. Volgens christenen verdoemd, maar dat was niet het geval. Want Radvar en de zijnen vieren feest in Woudenhal. Trek uw zwaard. Orchester gehen und ein braver Bänkeldrücker sein. Ich solle der Asche kriechen und um Vergebung flehen, fäng ich mir vom Leben eine ein. Da schraub ich mir doch lieber den Schnaps in die Figur und lerne für mein Gosselabitur. Da schraub ich mir doch lieber den Schnaps in die Figur und lerne für mein Gosselabitur. Vater hat mich stets ermahnt, Arbeit zu ergreifen als emsig-fleißiger Medizinstudent. Dazu würde ich mich eignen, selbst mir Pillen zu verschreiben. Ich wär zu allen Zeiten sehr solvent. Kein Weib hätte sich zieren, bei Massagen rezeptieren. Die würden gern zum Onkeldoktor gehen. Doch will ich mich nicht länger in Fantasien verlieren. Hier in der Gosse ist es auch ganz schön. Da schraub ich mir doch lieber den Schnaps in die Figur und lerne für mein Gosselabitur. Da schraub ich mir doch lieber den Schnaps in die Figur und lerne für mein Gosselabitur. Und damit keiner sagen kann, wir haben den Dreh nicht raus. Stellen wir uns ein Armutszeugnis aus. Im Schnorren bin ich ausreichend, im Läuseknacken schlecht, begabt bin ich in Straßenhehlerei. Ungenügend habe ich nur in Straf- und Steuerrecht, dafür in Kneipenschlägerei eine 2. In Stammtischpolitik bin ich der Jahrgangsbeste wohl, hab eine 3 in die Polente schmieren. Außerdem besitze ich das Einsammonopol, in heimlich an den Tresen urinieren. Kneipenkunde kann ich gut, ich kann mich nicht beschweren, den Leistungskurs im Saufen hab ich gern. Da habe ich eine glatte 2 im Bierkrug ausleeren, im Brandweinschluck eine 1 mit Stern. Mein Lieblingsfach ist Pöbeln und Zecheprellerei und Gossenpoesie am Pintentresen. Und in Liebeskunde, ich sag das mal so frei, da wär ich gern befriedigend gewesen. Arbeits- und Sozialverhalten, ja, was soll ich sagen? Ja, braucht man das denn wirklich hier im Leben? In unserem Armutszeugnis steht, sollt jemand danach fragen, sie haben sich stets Mühe gegeben. Da schraub ich mir doch lieber den Schnaps in die Figur und lerne für mein Gosselabitur. Da schraub ich mir doch lieber den Schnaps in die Figur und lerne für mein Gosselabitur. Da schraub ich mir doch lieber den Schnaps in die Figur und lerne für mein Gosselabitur. Da schraub ich mir doch lieber den Schnaps in die Figur und lerne für mein Gosselabitur. Lieber den Schnaps in die Figur und lernt für sein Gosselabitur. Da schraub ich mir doch lieber Existe un beso con sabor a ti. Tu mirada esconde tanto dolor. Ya no hay nadie que te pueda ayudar. Ya no hay nada que me puedas dar. En mi alma hay una coraza hecha de dolor. Y entre sus caderas yo perdía la yo vendí mi corazón. Quiero saber si existe. Te has pedido por poner mi alma a tus pies y venderme por un amor. Quiero saber si existe un cielo para idiomas que como yo saben. Lo que esconde un beso de amor, lo que pesa una promesa firmada una noche en tu colchón. El tiempo, nena, ese contrato rompió. Ya no hay nada que me pueda robar. Ya no hay nada para ti, amor. Estoy vacío y sin lágrimas que llorar. Sus caderas yo perdía la razón y ante sus promesas yo vendí mi corazón. Quiero saber si existe. Te has pedido por poner mi alma a tus pies y venderme por un amor. Quiero saber. The mountains show their might, standing in the heart of the land. What a sight! See the deer, twas and wolves, lovely creatures. wonder and beauty lives in the hearts. To see is to understand. The dragons fly in the blue skies, the mountains show their might, standing in the heart of the land, what a sight. The river will lead them to Urien, the mystical home of the gods, now a mess of ruins because of the last war. See the falls of Eloria, the great mountains are near. Dark shadows falling, midnight's end is here. And all the creatures of darkness, they walk us in the night. In the mountain there is danger, there's evil there to fight. Thank you. Westen scheren Narben zu zählen. So verteilt unser Brot an den Manns im Himmel. Single scheren hat sich zählen, da kommst du. Ni l'Isaac plus que poca avanti tras los galoiles del cabre faul e o l'autre sel de tinta gol scante cel de finza mant e l'autre sel que feste i banks les menetta bo la tre violon flaute io l'autre si bo les menogi che io l'autre ruto l'istis l'umos l'autre noto l'istesti bo e fleste lo les miso l'autre canale lo apressi lì i bunni in giugno caschi se vuoi che fai reausi ad in causi los reventanti corna ste manno tempraturo apressi lì i bunni in giugno caschi se vuoi che fai reausi ad in causi los reventanti che sono bello io la duro. Curdo lo sautere in mani curdo questa luccio des babasters l'autre giugavo de cutel si vai per sol l'autre tumbo l'autre ballezza re tumbo le spaste cerca l'autre sel ne gunza su me stien fa le smenetta po l'autre violò ni canto ni discut ni lai sai plus che bon cavanti trais tus violò i lette cabre folla apressi lì i burli giugò caschi se vuol che fai reausi ad in causi ros reventanti corna ste manno tempra duro apressi lì i burli giugò caschi se vuol che fai reausi ad in causi ros reventanti che sono bello io la duro. We'll be right back.

Ratuj no go. Święte są miejsca wszystkie, po których stąpasz. Wznieś się w szlaki podniebne, synu Tatr, swoim spojrzeniem, albo przytul się raczej do ogromnego tandembu, co się ostał zwycięsko burzą aż do tych czasów. Gorsze od czasów zniszczenia jest człowiek, co się ośmielił knutem slawio żelaznym na twoją porwać się szyję. Gorsze od wojny, piorunów i od pożaru też sroższy jest zaślepieniec, co ciska złość swą na własne swe plemię. We'll be right back. mnie schulona, znów wspomina po cichu cudną pierwszą miłość spełnioną na strychu. Nagle poskoczyła, pana wychyliła, Polkę wolną.